irgendeine Erklärung verlangt die Situation. Und diese Erklärung wird nun recht geschickt vom Verfasser des kanonischen Evangeliums damit gegeben, dass er Jesus als Menschensohn sprechen und handeln lässt. Also darf diese Menschensohn-Offenbarung nicht einfach fehlen. Wenn es Hirsch ungerügt lässt, dass sein erster Erzähler in der Berufungsgeschichte Jesus völlig unvorbereitet an die vier Fischer die Aufforderung zur Nachfolge richtet, so sollte er auch in diesem Falle und in allen anderen Fällen keinen anderen Erzähler herbeizwingen. Als Hauptcharakteristikum der von Hirsch verwendeten Schichtenscheidungsmethode hat sich die Willkür erwiesen. Hirsch hat nicht etwa willkürlich verfahren wollen. Wir dürfen annehmen, dass Hirsch subjektiv wirklich davon überzeugt ist, nichts in den Text hineinzulesen, sondern herauszulesen, zu entdecken. Desto notwendiger ist es, auf diesen seinen Fundamentalirrtum aufmerksam zu machen. Zur Willkür des Scheidungsverfahrens gesellt sich die Inkonsequenz oder vielmehr das eine bedingt das andere. Mehrere Fälle von methodischer Inkonsequenz haben wir schon registrieren müssen. Ein besonders krasses Beispiel soll jetzt zur Sprache kommen. Handelt es sich doch um eine Inkonsequenz, die sich für die Hypothese von Hirsch in Sonderheit für seine ersten Erzähler vernichtend auswirkt. Wir müssen dabei noch einmal an das Petrusbekenntnis von Caesarea anknüpfen. Man kann sich vorstellen, wie stolz Hirsch auf die drei von ihm entdeckten scharf geprägten Individualitäten Markus der Erste, Markus der Zweite und R. blickt. Auf welche Weise hat er doch seinen ersten Erzähler, Markus den Ersten, nämlich Petrus, entdeckt? Keineswegs durch literarkritische Analyse des Textes, sondern in Wahrheit dadurch, dass alles offenkundig Legendäre, alles für einen modernen, liberalen Theologen dogmatisch Anstößige, prinzipiell einem zweiten bzw. einem dritten Verfasser aufgebürdet wurde. Nach Erledigung solcher Transaktionen steht natürlich sein erster Erzähler ohne jeden legendären, dogmatischen Makel da, als der Mann der ehernen Sachlichkeit, jeder dogmatischen Reflexion abhold. Hirsch hämmert uns ein, dass dieser ursprüngliche Autor sich als Mensch, Christ und Schriftsteller dadurch auszeichnet, dass er kein dogmatischer Reflekteur ist. Diese Feststellung hinsichtlich des ersten Erzählers wollen wir uns zu Herzen nehmen. Und nun wollen wir uns auch erinnern, dass dieser ausgezeichnete Autor nach Hirsch niemand anders ist als Petrus. Der Objektivitätsriese Petrus ist also kein dogmatischer Reflekteur gewesen, versichert Hirsch mit allem Nachdruck. Er darf das auch nicht gewesen sein, denn sonst erführe seine eherne, durch nichts getrübte Sachlichkeit eine bedenkliche Gefährdung. In demselben Augenblick, in dem der Schriftsteller Petrus auf dogmatischen Reflexionen ertappt würde, wäre dem ganzen von Hirsch errichteten Hypothesengebäude das Fundament entzogen. Es würde im Qualm der dogmatischen Reflexionen die Gemeindelegende sichtbar werden. Den kleinsten Verdacht in dieser Hinsicht muss Hirsch unterbinden. Er muss einen unbedingt dogmatisch immunen ersten Erzähler entdecken, sonst hat die ganze Schichtensucherei ihren praktischen Zweck verfehlt. Eine etwaige methodische Inkonsequenz bezüglich der scharf geprägten sachlichen Geistesbeschaffenheit des Petrus müsste sich verhängnisvoll auswirken. Ist sich Hirsch dieses Umstandes bewusst gewesen? Es scheint nicht so, denn sonst hätte er es wohl kaum fertiggebracht, durch auffälligste Inkonsequenz sein schönes, eindeutiges Petrus-Charakterbild in den Konturen völlig zu verwischen. Worin besteht nun die methodische Entgleisung? Darin, dass Hirsch dem ersten Erzähler, das heißt dem Petrus, so ungemein durchreflektierte Geschichten als Selbsterlebnisse erzählen lässt, wie Markus 8,27 und folgende, die Petrus-Bekenntnis, und Markus 9,2 und folgende, die Verklärung Jesu. Nach Hirsch soll bekanntlich Jesus vor dem Petrus-Bekenntnis bei Caesarea Philippi sogar seinen Jüngern gegenüber niemals von seiner Eigenschaft als der Christus, der Menschensohn, offen gesprochen haben. Als er sie nun fragt, wer sagt ihr, dass ich bin? Da ist es Petrus, der antwortet und bekennt, du bist der Christus. Obwohl sich Jesus nach Hirsch von Caesarea noch niemals als Messias verraten habe, ist ausgerechnet Petrus dahinter gekommen, welches Geheimnis um den Meister schwebt. Diese wirklich nicht alltägliche Antwort setzt bei Petrus allerlei merkwürdige Gedankengänge voraus, und zwar Gedankengänge dogmatischer Art. Oder rundheraus, dass Petrus zu der Überzeugung gelangte, Jesus sei der Christus, zeigt uns, dass er ein intensiver dogmatischer Reflekteur gewesen sein muss. Wer diese Antwort in sich findet, ist ein Reflekteur vom Geblüt. Das wird durch die Verklärungsgeschichte bestätigt. Petrus berichtet hier, wie er eine Stimme hörte, die von Jesus sagte, das ist mein lieber Sohn. Hirsch wird nun zwar einwenden, hier liegt nicht Reflexion vor, sondern hier handelt es sich um eine Vision, verbunden mit Audition. Mancher sonst wertlose legendäre Stoff wird dadurch als im Kern historisch gerettet, dass man das Vorliegen einer durchaus möglichen Vision annimmt. Bekanntlich beruht auch die angebliche Entstehung der christlichen Urgemeinde nach liberaler Theologie auf der Auferstehungsvision der Jünger Jesu, in erster Linie des Petrus. Hirsch möchte also bezüglich der Verklärungsgeschichte Reflexionen ausschließen, wenn er das Vorliegen einer Vision, einer Audition behauptet. Doch auch dieser Ausweg bleibt versperrt. Denn gerade eine derartige, bestimmte Vision hat zur psychologischen Voraussetzung eine voraufgegangene, bestimmte Reflexion. So ergibt sich denn wirklich ein für Hirsch fatales Resultat. Indem er so unvorsichtig und inkonsequent ist, seinen ersten Erzähler, nämlich Petrus, ausgesprochen reflektierte Selbsterlebnisse beizulegen, zerstört er selbst die von ihm künstlich geschaffene scharfe Prägung einer eher sachlichen Individualität seines Autors. Petrus, der gemäß der Hypothese kein Reflekteur sein soll und sein darf, wird von Hirsch selbst unfreiwillig als dogmatischer Denker großen Stils entlarvt. Und weiter, wie steht es mit dem Wirklichkeitssinn eines Menschen, dem Visionen und Auditionen eigentümlich sind? Kann ein solcher Eheherrn sachlich berichten? Willkür und Inkonsequenz als wesentliche Faktoren einer wissenschaftlichen Schichtenscheidungsmethode, das bedeutet ein vernichtendes Urteil über die mit solcher Methode gewonnenen Ergebnisse. Aber als dritten Wesensfaktor dieser Methode haben wir noch die Intuition zu nennen. Der Wissenschaftler Hirsch ist imstande, mit todernster Miene zu verkünden, es gibt ein gewisses intuitives Erkennen des Ursprünglichen. Und wer nicht im Umgange mit den Evangelien sich allmählich ein Leitgefühl erwirbt, das ihn die Wirklichkeit hinter dem Spiel der gebrochenen Lichter und Bilder erkennen lässt, dem kann auch keine wissenschaftliche Kunst helfen. Wissenschaftliche Kunst als Dienerin des intuitiven Erkennens. Dies Bekenntnis ist bezeichnend. Intuition, eine schöne und notwendige Angelegenheit da, wo sie am Platze ist, beispielsweise beim Geschäft des Dichters und Künstlers. Sogar in der Wissenschaft ereignet sich gelegentlich Intuition als ein Genieblitz. Sie kann aber niemals Wesensfaktor einer logisch-kritischen Methode sein. Wer beim sachlich-logischen Prozess der literarkritischen Analyse die Intuition zu Hilfe ruft oder rufen muss, verrät seine innere Unsicherheit, ist am Ende seiner wissenschaftlichen Kunst.